19. Kapitel. Ich lasse für eine Minute den Vorhang über diese Szene fallen, um Ihnen eine andere Sache zu berichten. Es kommt wohl freilich, ich gestehe es nicht so ganz zu Gehör Ihrer Zeit, denn es hätte schon 150 Seiten früher erzählt werden sollen, wenn ich nicht vorhergesehen hätte, es würde dereinst schon seine bequeme Stelle finden und hier bessere Dienste tun als anderwärts. Schriftsteller müssen ja weit vorausschauen, um das, was sie gerade unter der Feder haben, im Schwunge und Zusammenhange zu erhalten. Wenn diese beiden Sachen abgemacht sind, soll der Vorhang wieder aufgezogen werden und mein Onkel Tobi, mein Vater und Dr. Slop mit ihrem Gespräche fortfahren und nicht mehr gestört werden. Zuerst also ist die Sache, die ich zu melden habe, diese. Durch Proben von meines Vaters Meinung hinsichtlich der Taufnamen und hinsichtlich dessen, worauf sich diese Eigenheit gründete, wurden Sie, meine ich, auf den Gedanken gebracht, dass mein Vater in anderen Dingen ebenso seltsame und sonderbare Meinungen hegte. Für wahr, es gab nichts im menschlichen Leben, daraus er nicht eine Lieblingsmeinung herauszuklauben wusste, die ebenso skeptisch war und ebenso weit von der offenen Heerstraße des Denkens entfernt lag, als die beiden, die schon erklärt sind. Da schreien wir, pflegte er zu sagen, warum? Warum sind wir ein zugrunde gerichtetes Volk? Weil unsere Sitten verderbt sind. Woher kommt es, liebster Freund, dass wir verderbt und feil sind? Weil wir bedürftig sind. Man besticht unsere Armut und nicht unseren Willen. So geht's, sagte er, durch den ganzen Zirkel der Wissenschaften. Die Gesetze der Natur beschützen sich immer selbst. Irrtum aber, pflegte er fortzufahren und dabei meine Mutter sehr ernsthaft anzusehen. Irrtum schleicht sich ein durch die engen Schlitze und kleinen Spalten, welche die menschliche Natur unbewacht lässt. Unter den vielen und vortrefflichen Gründen, die mein Vater gegen meine Mutter angeführt hatte, um sie zu bewegen, sich lieber Dr. Slopes Beistand als der Hilfe des alten Weibes zu bedienen, war einer von sehr sonderbarer Art, auf welchen er, wenn er als Christ die Sache mit ihr zu Ende verhandelt hatte und dann als Philosoph wieder von vorne anfing, seine ganze Zuversicht setzte und sich wirklich darauf als auf seinen letzten Notanker verließ. Er ließ ihn im Stich, obgleich nicht die Schuld an dem Grunde selbst lag, sondern er konnte, er mochte es angreifen, wie er wollte, nicht dahin kommen, ihr solchen beizubringen. Mein Vater fußte auf der Stärke der beiden folgenden Axiome. Erstlich, dass eine Unze von eines Mannes eigenem Witze so viel wert sei, als eine Tonne von anderer Leute ihrem. Und zweitens, dass jedermanns Witz aus seiner eigenen Seele und aus keiner anderen herkommen müsse. Da es nun für meinen Vater klar war, alle Seelen wären von Natur gleich, der große Unterschied zwischen dem schärfsten und dem stumpfsten Verstande entstünde von keiner ursprünglichen Schärfe oder Stumpfheit, einer unten oder oben schwimmenden, denkenden Substanz, sondern bloß von der glücklichen oder unglücklichen Organisation in dem Teile des Körpers, wo die Seele hauptsächlich ihre Residenz aufschlüge. So hatte er sich's zum Zwecke seiner Nachforschungen gemacht, den wahren Ort ausfindig zu machen. Nun war er nach der sichersten Belehrung, die er über diese Materie hatte einziehen können, überzeugt, dass es nicht der Ort sein könnte, den Descartes bestimmt hatte, das Gehirn nämlich. Ist der Tod, sagte mein Vater, indem er mit sich selbst philosophierte, nichts anderes als die Trennung der Seele von dem Körper, und ist es wahr, dass die Leute ohne Gehirn umhergehen und ihre Geschäfte verrichten können, so kann darin die Seele ihren Sitz sicherlich nicht haben. Quod erat demonstrandum. Was den feinen, wohlriechenden Saft anbetrifft, den der mailändische Arzt Collionissimo Brior in den Cellulis der hinteren Teile des Cerebelli entdeckt zu haben, vorgibt und wovon er gleichfalls behauptet, dass solcher der Hauptsitz der vernünftigen Seele sei, so konnte mein Vater ihr auch nicht zustimmen. Der bloße Gedanke, dass ein so edles, so erhabenes Wesen wie die Anima oder selbst nur der Animus seinen Wohnsitz in einer Pfütze haben sollte, empörte seine Einbildung. Was ihm unter allem den wenigsten Einwürfen ausgesetzt zu sein schien, war, das Hauptquartier der Seele wäre im oder nahe beim Cerebello. Bis soweit war in meines Vaters Meinung nichts Besonderes. Er hatte die besten Philosophen aus allen Jahrhunderten und allen Nationen auf seiner Seite. Hier aber nahm er seine eigene Bahn, indem er eine neue schändische Hypothesis auf die Grundsteine erbaute, die solche für ihn gelegt hatten. Er behauptete, nächst der schuldigen Sorgfalt bei der Ausübung des Fortpflanzungswerkes, wobei alle möglichen Sinnensammlung erfordert werde, weil solche den Grund zu dem unbegreiflichen Gewebe lege, in welchem Witz, Gedächtnis, Fantasie und Beredsamkeit eigentlich besteht, nächst diesem und seinem Taufnamen wäre die dritte Ursache oder wie es die Logiker nennen, die Causa sine qua non, die Bewahrung dieses zarten und fein gesponnenen Gewebes vor dem Durcheinander, welches durch den heftigen Druck und die Quetschung darin angerichtet würde, die der Kopf durch die närrischen Methoden aushalten müsse, dass man uns mit diesem Ende zuerst auf die Welt zieht. Dies bedarf einer Erklärung. Mein Vater, der in allen Arten von Büchern blätterte, hatte ausfindig gemacht, dass die Biegsamkeit eines Kinderkopfes in der Geburt von der Beschaffenheit sei, dass der durch die Anstrengung der Frau entstehende Druck, welcher bei schweren Geburten 470 Pfund kölnischen Gewichts gleichgerechnet wird, den besagten Kinderkopf zusammenknetet, wie etwa ein Pastetenbäcker seinen Teig rollt. Gütiger Gott, rief mein Vater, was für Wirrwarr und Verwüstung muss dies in dem unendlich feinen und zarten Gewebe des Cerebelli anrichten. Ist nicht genug, die klarste Feuchtigkeit in der Welt ranzig zu machen? Ihr Engel und Boten des Friedens steht uns bei, schrie mein Vater. Welche Seele kann einen solchen Puff aushalten? Wenn aber mein Vater weiterlas und auf das Geheimnis geführt ward, dass, wenn ein Kind gekehrt würde, welches ein Geburtshelfer leicht tun könnte und man es bei den Füßen holte, das Cerebrum keineswegs gegen das Cerebellum angetrieben, sondern stattdessen vielmehr das Cerebellum bloß gegen das Cerebrum angedrückt wurde, wo selbst es nicht den geringsten Schaden tun könnte. Beim Himmel, rief er, die Welt hat sich gegen das bisschen Witz verschworen, das uns Gott gegeben hat, und alle Geburtshelfer sind mit im Komplott. Was kümmert's mich, mit welchem Ende mein Sohn zuerst auf die Welt kommt, wenn nur hernach alles richtig geht und seine Seele ungequetscht durchwischt. Als mein Vater so weit gekommen war, was für ein helles Sonnenlicht warfen nicht die Nachrichten von dem Kaiserschnitte und von den großen Riesengenies, die dieses Wegs glücklich auf die Welt gekommen sind, auf seine Hypothesis. Da sehen Sie's, pflegte er zu sagen. Dabei leidet das Sensorium keine Gewalt. Da ist kein Druck des Kopfes gegen den Pelvis, kein Treiben des Cerebri gegen das Cerebellum, weder durch das Os Pubis diesseits noch das Os Coxygis jenseits. Und wie glücklich waren nicht die Folgen? Ich bitte Sie, oh mein Herr, der große Julius Caesar, wovon die Operation den Namen bekam, und Hermes Trismegistus, der so auf die Welt gekommen ist, schon ehe sie einen Namen hatte. Scipio Africanus, Manlius Torquatus und Eduard der VI. Sie alle, meine Herren, alle kamen auf diesem Nebenwege auf die Welt. Dieser Schnitt ging meinem Vater 6 Wochen lang im Kopf herum. Er hatte sich durchs Lesen überzeugt, dass die Wunden nicht tödlich wären. Man könne also den Leib der Mutter von Herzen gerne aufschneiden, um dem Kind einen Weg zu machen. Er ließ sich eines Nachmittags gegen meine Mutter so etwas davon merken, bloß erzählungsweise. Da er aber sah, dass sie aschenbleich wurde, hielt er es für ebenso gut, davon zu schweigen, ob die Operation gleich seiner Hoffnung unendlich schmeichelhaft gewesen wäre. So war meines Vaters Herrn Schendys Hypothesis beschaffen, wozu ich nur noch hinzufügen darf, dass ihr mein Bruder Bobby Ehre machte, wie viel er der Familie machte. Davon ist hier nicht die Rede, denn da er, wie ich Ihnen schon erzählt habe, geboren wurde, als mein Vater eben zu Epsom war, noch dazu meiner Mutter erstes Kind war, das mit dem Kopfe voran auf die Welt kam, danach ein Knabe von gar wundersamen, langsamen Begriffen wurde, daher meines Vaters wichtige Gründe für einen Mann der Wissenschaft, mit dem er besser zurechtkommen könnte. Unter allen möglichen Männern war Dr. Slope der Beste zu meines Vaters Zwecke, denn obgleich seine neu erfundene Zange nach seiner Meinung das sicherste Instrument war, eine Frau zu entbinden, so hatte er doch in seinem Buche sich ein paar Wörtlein entfallen lassen, welche denselbigen Gedanken begünstigten, der meinem Vater im Kopfe herumging. Freilich nicht in der Absicht, dass es der Seele zum Besten sein wollte, wenn der Kopf zuerst geholt wurde, sondern aus bloßen Gründen der Hebammenkunst. Hieraus kann man erklären, warum im folgenden Gespräche, wobei es wirklich ein wenig scharf gegen meinen Onkel Toby herging, mein Vater und Dr. Slope in ein Horn bliesen. Auf welche Art ein unstudierter Mann mit bloßem Mutterwitz gegen zwei solche Alliierte der Gelehrsamkeit Fuß halten konnte, das ist kaum zu begreifen. Sie mögen ein wenig darüber nachdenken, wenn es gefällig ist, aus was für Ursachen und Wirkungen aus aller Welt es sich zugetragen haben mag, dass mein Onkel Toby durch die Wunde, die er am Latzbein empfing, zu seiner Züchtigkeit gelangte. Sie mögen ein System aufbauen, wonach sich der Verlust meiner Nase aus einem Ehekontrakt erklären lässt und der Welt beweisen, wie es zugehen konnte, dass ich das Unglück haben musste, Tristram getauft zu werden, trotz der Hypothese meines Vaters und dem Wunsche der ganzen Verwandtschaft, die Herren Gevattern und Frau Gevatterinnen nicht ausgenommen. An diesem und 50 anderen noch unausgemachten Punkten mögen Sie Ihre Geschicklichkeit im Erraten üben, wenn Sie Zeit dazu haben. Aber ich sag es Ihnen vorher, es geht nicht, denn weder der weise Zauberer Don Belianis noch die keineswegs weniger berühmte Urganda, Zauberin und Gemahlin des Vorigen, könnten sich rühmen, der Wahrheit auf Meilenlänge nahe zu kommen. Der günstige Leser wird sich's gefallen lassen, auf eine völlige Enthüllung aller dieser Sachen noch ein Weilchen zu warten, als dann man ihm eine Kette von Dingen vor Augen legen wird, an die er bestimmt nicht denkt.